Schneider, bist ein Alter. Heul's nimmer aus, komm, sperr's mir. Machst du mal ein Netz, das passiert heute nicht. Was? Die DJs da am Last, kapieren's heute nicht. Was? Auf Partys rennst du, ja, mir kennt man. Bist du neu, dass du nur weitermachst? Gangster. Nein, ich bin kein Ghetto-Boy, ein Ironiehaberer. Mach nicht auf überheblich nie, wann ich einer war, der Star oder irgend so ein Bekannter. Rappen dann ja alle, aber keiner fängt an. Sie zum Präsentieren, sie will nicht Kommerze. Underground-Style, weil sie so die Härte zeigt. Selbst der Rapper fängt erst langsam an zum Singen an, weil er merkt, dass er mit sowas zu was bringen kann. Mach mal Comedy und nebenbei einmal ein Lied. Spiel mal Diskos und vor die Leute hat's nicht einmal ein viel. Hände hoch, Schritt nach links oder rechts, wie du willst. Eskaliere mit dem Biere in der Hand und geh dann viere. Geh wieder zurück, tanz zum Beat. Scheißegal wie, du kannst das nicht. Hände hoch, Schritt nach links oder rechts, wie du willst. Du willst, dass gespielt wird in die Clubs. Freeze it down, mach einmal eine richtig gute Hook. Lass den Text weg, drei Beat einmal aufsag. Nimm das mal auf, du wirst denken, die DJs legen dir auf. Und die Disco schreiben dir auf, weißt du mal, was gut gemacht hast, bleib da dran. Das ist der Style, die steht da richtig gut. So reißt was, Havara, du gehst da richtig durch. Mach auf Marco Wagner, Paul Pizzerra oder Harry G. Sing a little, hole da, oder sing es ABC. Das ist die Jugendlil, immer hintereinander. Und du wirst berühmt wie Kandra. Basti, ja, mach was die Leute wollen. Nicht was du willst, sondern sei einfach nicht du selbst. Sei einfach komplett verstört. Hände hoch, Schritt nach links oder rechts, wie du willst. Eskaliere mit dem Bier in der Hand und wieder. Geh wieder zurück, tanz zum Beat. Scheißegal wie, du kannst das nicht. Hände hoch, Schritt nach links oder rechts, wie du willst. Schritt nach links oder rechts, wie du willst. Eskaliere mit dem Bier in der Hand und geh dann viere. Geh wieder zurück, tanz zum Beat. Scheißegal wie, du kannst das nicht. Hände hoch, Schritt nach links oder rechts, wie du willst. Hände hoch, Schritt nach links oder rechts, wie du willst. Eskaliere mit dem Bier in der Hand und geh dann viere. Geh wieder zurück, tanz zum Beat. Scheißegal wie, du kannst das nicht. Hände hoch, Schritt nach links oder rechts.